Dimirovic, danke für den Vortrag, für die schöne Vergegenwärtigung von Generationenfolgen und auch deren Problematisierung. Ich bitte um Wortmeldungen. Ja, vielen Dank. Sie haben ja einige sehr erhellende Passagen beigebracht für das Verhältnis zur Marxischen Theorie, so wie Horkheimer insbesondere es selber beurteilt hat. Nun gibt es aber ja genauso auch aus derselben Zeit zum Teil von Horkheimer Passagen, die im Grunde genommen genau das Gegenteil behaupten, die also doch für die merkwürdige These eintreten, dass die Marxische Theorie unmittelbar kausal schuldig sei an den Verbrechen, die in der Sowjetunion geschehen sind. Ähnliche Missverhältnisse lassen sich auch bei Adorno finden, zum Teil wirklich auf derselben Seite Passagen, die sich lesen wie komplettes Unverständnis der Marxischen Theorie und daneben brillante marxistische Analysen. Meine schlichte Frage, haben Sie eine Erklärung dafür? Also Horkheimer sagt ja über Adorno, er sagt zu allem das eine und auch das Gegenteil. Schlecht für die Theorie. Ja? Also ich meine, wir müssten uns diese Stellen ansehen, die wir da genau vor Augen haben. Ich habe, im Prinzip stimme ich Ihnen zu, es gibt viele solche Stellen. Gleichzeitig finde ich, gibt es sowas wie ein, ich meine, was wir überhaupt erst jetzt philologisch machen können, weil wir alle die Texte aus dem Nachlass haben und viele der Texte im Zusammenhang lesen können, können wir sehen, dass es, wie kann man sagen, immer eine mitlaufende Diskussion gibt und die Fortsetzung von Fragen, die über lange Jahre gepflegt wurden. Also das ist ja etwas, von dem man sagen muss, dass es wirklich eigentümlich, also auch eigentümlich immer wieder abreißt, ja, die Betonung dieser Diskussion, die immer wieder neuen Anknüpfungen an Debatten im US-amerikanischen Exil, also mit Brecht, mit Eisler, ja, und davor. Also wir haben sozusagen ein breites Set von Äußerungen und Bemerkungen und Reflexionen. Und dazu gehört auch, das würde ich auch sagen, immer wieder auch der Versuch, deutlich zu machen, die Besonderheit der kritischen Theorie, sich darüber zu verständigen, dass das, was aus der Tradition heraus gemacht wurde, also das heißt von der französischen Aufklärung über Kant und Fichte und dann Marx und die Arbeiterbewegung, dass es sozusagen im besten Sinne, ja, also nicht aus Unbeabsichtigtem heraus, sondern im besten, also mit den besten Absichten, wenn man das sozusagen ganz stark machen will, das Argument, totalitäre Tendenzen gibt. Und ich glaube, das ist die, was Sie immer wieder versuchen zu betonen, von dort her muss man, also das ist ja sozusagen anschließend, kritisch anschließend an die Überlegungen von Max Weber, ja, dass in der Moderne die Welt so rationalisiert wird, dass wir am Ende in einer alternativlosen Form von Hörigkeit enden. Und dann ist die Frage, die die kritische Theorie ja hat, wie thematisieren wir das Projekt der Emanzipation und der Vernunft in diesem Zusammenhang? Ja? Und ich glaube, dass es, naja, das konnte man ja schlecht formell machen und offiziell, ja, also das war ja ein klares Bewusstsein über die Situation der Bundesrepublik. Ja, Jürgen Seifert hat das immer so auf den Begriff gebracht, dass er gesagt hat, kritische Theorie ist Marxismus in Zeiten der Konterrevolution. Ja, also dass man kann diese Dinge ja nicht wirklich offen beim Namen nennen, aber man kann darüber natürlich im kleinsten Kreis und nur im kleinsten Kreis diskutieren und von dort her versuchen, wie eigentlich müssen die Begriffe gedacht werden, dass das emanzipatorische Potenzial erhalten bleibt, aber in der Selbstversicherung auch all der totalitären Gefahren, der autoritären Dynamiken, die daraus resultieren, sowohl in der Arbeiterinnenschaft wie auch unter Intellektuellen und von der gesellschaftspolitischen Dynamik. Ja. Aber ich gebe zu, das ist unbefriedigend. Man müsste sich jetzt diese Stellen genau angucken und dann, also ich selbst habe jetzt an verschiedenen Stellen den Versuch gemacht zu sagen, Ja, da gibt es Gesichtspunkte, wo sich diese Stellen auch durchaus als relativ konsistent deuten lassen. Ja, und ja, also wo sozusagen das auch immer wieder ein Durchgang durch die Tradition der Aufklärung sind und insofern auch immer wieder eine sehr kritische Befragung. Ja, aber. Bin ich dran? Ja. Ich wollte doch etwas ergänzen zu dem, was der Demirovic sagt. Zur Frage sagen, warum Horkheimer so unerschütterlich durch nichts zu erschütternde Ereignisse wie Vietnam und so weiter an seiner Zuneigung zu Amerika festhielt. Das wurde ja damals gedeutet als Verrat an seiner Vergangenheit und so. Er hat selbst zu Protokoll gegeben, als sie emigriert waren, waren sie ja eigentlich in Amerika völlig unbekannt. Niemand hat sich um diese Geisteswissenschaftler gekümmert und es geschah ein Wunder, nämlich amerikanische Sozialwissenschaftler haben den Vertretern des Instituts ein Haus gegeben, wo sie arbeiten konnten und auch wo sie wohnen konnten. Und Horkheimer hat das nie vergessen und hat es auch zu Protokoll gegeben, Demirovic weiß das, dass er sagt, im Grunde hat uns Amerika das Leben als Institut gerettet. Das ist also für Horkheimer verbürgt und das wollte ich zu Protokoll geben. Das Zweite bei Adorno ist ja so, dass Adorno im Grunde immer abhängig war von dem, was Adorno machte, was Horkheimer machte. Horkheimer war der große Realist und wenn man so will, Adorno das Geniechen. Nicht? Also Adorno komponiert und so weiter und so fort. Das heißt, Horkheimer hatte eigentlich die Fäden in der Hand und war auch in der Lage, das, was 1933 in Deutschland geschah, sehr früh schon auszusprechen an Gewerkschaftsstudien, wo also gezeigt wurde, dass im Grunde in den Gewerkschaften ähnliche autoritäre Verhältnisse herrschten mit Führergefolgschaft und so weiter wie sonst. Das hat Erich Fromm gemacht übrigens. Und das hat dazu geführt, dass Horkheimer sagte, hier ist kein Bleiben. Und ein letztes noch, man darf ja nicht vergessen, die beiden haben die amerikanische Staatsbürgerschaft nie aufgegeben. Sie waren gehalten, in bestimmten Fristen in Amerika zu lehren. Sonst hätten sie nämlich ihre amerikanische Staatsbürgerschaft verloren. Also das muss man wissen. Und wir haben den Witz gemacht, dass wir gesagt haben, aha, in Frankfurt, ich habe in den 50er Jahren studiert, da wohnten Horkheimer und Adorno so, dass sie auf dem kürzesten Wege zum Flughafen hatten, nämlich wenn in Deutschland wieder der Ungeist ausbricht. Nicht, das war natürlich eine Konstruktion, aber das haben wir schon geglaubt. Dass also die beiden im Grunde eben, vor allem Adorno, sehr sensibel war hinsichtlich der Frage, wie das mit der deutschen Demokratie wird. Er hat also einmal geschrieben, Horkheimer, als er zurückkam und er begrüßt wurde, enthusiastisch. Ich kam also nach Frankfurt, als er Rektor war. Er wurde zweimal wiedergewählt. Da schreibt Horkheimer, als mir diese Herren, die ich damals noch kannte, die Hand gaben, habe ich überlegt, ob sie nicht auch zu den Mördern gehören. So war er Rektor. Nicht? Also in dieser Ambivalenz. Und Horkheimer musste dafür sorgen, dass in Frankfurt am Main wieder anständige Verhältnisse herrschten und dass der Universität zugeordnete Institut arbeitsfähig war und Schüler hatte. Und man sieht ja, Demirovic hat in seinem hervorragenden Band, den ich sehr empfehle, bei Suhrkamp, der heißt Der nonkonformistische Intellektuelle, das sehr genau gezeigt, das Schicksal des Instituts. Also ohne ihn zu, also Sie das loben, würde ich sagen, wer kritische Theorie in der historischen Perspektive, der greife zu dem Suhrkamp-Band von Demirovic. Entschuldigung. Herr Lenkscher. Vielleicht, also ich meine, jetzt sind wir ja, das ist ja ein bisschen anekdotisch, aber es ist trotzdem ja interessant für die Situation. Ich meine, denn man muss sich das ja klar machen, auch wie Maus, der ja in diesen Punkten auch dann in diesen Briefen sich sehr mutig geäußert hat. Und ich will das nur mit Blick jetzt auf diese Frage der amerikanischen Staatsangehörigkeit eine kleine Korrektur machen. Bei Horkheimer war das so, der hat ja dann tatsächlich über eine ganze Weile immer einmal im Jahr für eine Zeit in Chicago gelehrt, genau aus dem Grund, die Staatsangehörigkeit zu behalten in den USA, also die amerikanische. Bei Adorno gibt es einen Punkt, dass ihm dieser einjährige Aufenthalt in Los Angeles 52, 53 so zuwider war, dass er das nicht mehr machen wollte. Und dann schreibt er in einem Brief, dass er die Vorstellung hat, sehr an das Exil im Römischen Reich und an Machiavelli erinnernd, dass derjenige, der im Exil ist, die Aufgabe hat, zurückzukehren und das Beste für sein Land zu bewirken. Und dass er dort in Frankfurt, und das entspricht sehr der Motivlage überhaupt, in vielen Briefen wird das geäußert, zurückzukehren nach Deutschland, weil es dort die Studierenden gibt, mit denen man in der Tradition der Aufklärung Kant und Hegel und Marx lesen kann. Also diese Tradition der Begriffe des Ganzen, ja, die Verbindung von Philosophie und Soziologie, von politischer Ökonomie und höchsten theoretischen Ansprüchen zu verwirklichen. Und dann mündet das in dieser Überlegung, ich gehe nicht in die USA zurück, lieber lasse ich mich von den Faschisten in Deutschland totschlagen, als nochmal in die USA zurückzugehen. Wir müssen das in Deutschland bewirken, dass diese Tradition der Theorie fortgesetzt wird. Und das war wirklich eine ausgesprochen mutige Erklärung. Und das ist auch genau das, was dann von Heinz Maus und anderen ja auch gesehen und gesagt wird, diese Tradition fortsetzen, denn das wurde ja auch von außen sehr klar gesagt. Ja, also Max Benze, der ja durchaus Sympathie auch für Adorno hatte, der sagt, was wollen diese Leute, die aus dem Exil, aus Kalifornien nach Deutschland zurückkommen und alle diese überholten Ladenhüter, Hegel und Marx wieder nach Deutschland aus dem kalifornischen Exil zurückbringen, das ist doch völlig überholt. Und dann ist das noch nicht so lange her, in den 80er Jahren, dass bei Matthes und Seitz vom Bergfleet ein Aufsatz veröffentlicht wurde, in der er sagt, dann kommen diese jüdischen, marxistischen Intellektuellen mit ihrem ortlosen Denken nach Deutschland zurück, ja, und tragen dazu bei, dass diese Tradition, ja, also, des jüdischen Denkens, des ortlosen Denkens in Deutschland wieder praktisch mit den Mitteln der amerikanischen Militärmacht verbreitet wird. Also muss man sehen, diese Frontstellung, die ist da und die wurde sozusagen über Jahrzehnte, ja, sozusagen betrieben. Ja, also. Nun, das ist natürlich auch ein Hintergrund, also wie Herr Lenk das ja auch angesprochen hat, ein Hintergrund eben tatsächlich für diese sehr, sehr positive Bezugnahme auch auf die USA. Und das ist aber diese Spannungsverhältnis auch Freiheit, aber auch mit Kulturindustrie die totalitären Momente des Konsumismus, der Homogenisierung der alltäglichen Lebensweise. Christoph Henning. Ja, ich habe eine kurze, vielleicht ketzerische Nachfrage, die mir jetzt gerade gekommen ist. Was eigentlich Praxis der Theorie sein könnte? Also die Ausgangsüberlegung war ja, dass man das, was kritische Theorie ausmacht, nicht in den Griff kriegt, wenn man sie als Personenkult oder dann demnach als Familienunternehmen betrachtet, sondern dass man auf die Theorie gucken muss. Dann hat die Diskussion gerade aber so ein bisschen gezeigt, dass man eigentlich auch gar nicht sagen kann, was die Theorie genau ist. Also Sie haben ja selber auch immer gesagt, es ist eigentlich nicht referierbar, was wir hier machen. Habe ich nie gesagt. Ja gut, aber Adorno hat das versucht. Ja, okay, ja. Und es ist ja tatsächlich so, dass man sagen kann, okay, sie sind irgendwie Marxisten, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Sie sind irgendwie bürgerlich, also Schopenhauer und solche Leute, Kierkegaard, irgendwie dann auch wieder nicht. Sie sind dialektisch, aber dann irgendwie auch wieder nicht. Also Hegel ist auf der einen Seite immer gut, wenn er für sie ist, aber auf der anderen Seite ist er auch wieder der Feind. Dann sind sie empirische Sozialforscher, Authoritarian Personality und so. Auf der anderen Seite aber die großen Positivismuskritiker. Das heißt, sie sind irgendwie alles Ja und Nein. Und die Frage ist, was heißt das eigentlich? Das heißt eigentlich, dass sich da ein Subjekt ganz geschickt einschreibt und sich unverzichtbar macht. Also man kann fast sagen, das Subjekt als Marke, weil man kann jetzt nicht irgendwie eine Theorie einkaufen. Theorie ist ja eine Ware, die man einkaufen kann. Ja? Sondern man muss diese Person fragen. Das heißt, man macht sich selber auf eine sehr geschickte Weise, ich meine das gar nicht negativ, sondern es ist nur so eine Beobachtung, man macht sich unverzichtbar. Ja? Und das kann man jetzt natürlich als Personenkult lesen und ich glaube, das ist keine gute Lesart, weil dann kommt es zu diesen merkwürdigen Verwandtschaftsverhältnissen, dass nur wenn man Adorno gekannt hat, darf man dann sagen, man wäre kritisch oder so. Aber man kann es vielleicht sozusagen so lesen, dass man sagt, vielleicht ist das ja so eine Art Wissenschaftsunternehmung. Also vielleicht waren das die ganz frühen so Typen, die gewusst haben, wie man Wissenschaft als Business macht. Ne? Und in dem Sinne, also einfach indem man sagt, das ist einfach ein Unternehmen, das lässt sich fortführen, das hat auch eine Marke, das hat alle diese Sachen, das ist unnachahmlich. Ja? Und in dem Sinne könnte man sagen, ich sage das ja jetzt wirklich bewusst kritisch, ja? Dass der Präsident der Uni Frankfurt vielleicht das Ganze doch ganz den Nagel ein bisschen auf den Kopf getroffen hat, oder? Also, oder ist das jetzt sehr polemisch? Ja, ich finde, das ist hübsch. Ja, kann man natürlich darüber nachdenken. Und Bert Precht hat das ja auch im Prinzip schon in den 30er Jahren gesagt, ja, dass die genau genommen aus dem kritischen Denken ein Geschäft machen, finanziert von einem Getreidespekulanten, der im Ersten Weltkrieg Gewinn gemacht hat mit dem Kaiserreich und dann ein bisschen Geld in diese intellektuelle Aktivität steckt und noch mehr Geld versucht, also in dem Sinne dann symbolische. Also ja, da, so könnte man es ja betrachten. Nein, aber ich glaube, es ist schon in vielen Punkten anders. Ich meine, das ist immer schwierig, weil in intellektuellen Prozessen ist ja beides, ja, oder sind viele Aspekte. Es gibt natürlich die, ja, auch dieses reputationssüchtige Verhalten, ja, also auch das. Aber gleichzeitig gibt es ja auch die, warum sollte man nicht auch das ernst nehmen, diese Stellen, über die ich hier gesprochen habe? Und die sind ja jetzt keine reklamefähige ja, Seite und die wurden ja auch so nicht öffentlich gemacht. Und dann gibt es ja wirklich ein richtig ernstes Problem. Also was ja für kritisches Denken, also in den Hochschulen eine ganz zentrale Frage ist und was ich meine, was dann auch in der ganzen Entwicklung seit den 60er Jahren gar nicht wirklich gut gedacht wurde. Nämlich ein Problem, was Max Weber in einem seiner Aufsätze über Wertfreiheit ja auch anspricht, die Autorität vom Katheter aus. Was wäre der Sinn, kritisches Denken, ja, als eine Denktradition zu stiften, die Macht hat, weil es sich um Autoritätspersonen handelt. Und wenn man jetzt die sozialpsychologischen Grundannahmen der kritischen Theorie zugrunde legt, dann handelt es sich ja darum, dass sie nach Deutschland zurückkommen und erwarten, dass es sich ohnehin um konformistische junge Akademiker handelt, ja, die nicht einfach, weil sie im Nationalsozialismus groß geworden sind, sondern weil der Nationalsozialismus für eine Strukturveränderung der psychischen Dynamik des modernen Subjekts steht, gleichsam dieser Theorie folgen würden, weil sie Macht hat. Ja? Und das heißt, diese Macht muss gleichsam in der Geste dieser Theorie selber unterlaufen werden. Ja, weil man keinem einzigen der Studierenden trauen kann, ob sie nicht das machen, weil es sich dabei um Personen handelt, die jetzt gewissermaßen auf den Gewehrläufen der US-Armee, ja, also dieses Institut wieder installieren. Und so war ja die Praxis der Hochschullehrer an der Frankfurter Universität. Ich meine, Kurt Lenk hat es ja angesprochen. Die wurden eingeladen, weil diese ganzen Nazi-Hochschullehrer saßen ja alle noch im akademischen Senat und waren ja dieselben, die Horkheimer wenige Jahre vorher die Lehrerlaubnis entzogen haben. Ja? Und die hätten ja auch am Mord mitgemacht. Ich meine, die haben ja in Frankfurt wie Verschür mit dem Mord Karriere gemacht und Professorentitel erlangt. Also man muss das ja sehen. Das ist ja kein abstraktes Ding. 90% für 80% der Hochschullehrer der deutschen Universitäten waren überzeugte Antisemiten, großdeutsch und völkisch. Ja? Also, und das waren die Personen, mit denen er konkret zu tun hatte. Und die Studierenden, ja, das waren genau diese Studierenden. Woher sollten die annehmen, dass es kritische Leute sind? Das konnten sie nicht annehmen. Mit denen mussten sie arbeiten. Und dann waren die Erfahrungen enorm positiv. Aber die waren ja sowieso Ende der 40er Jahre, das sagen alle Berichte, ja, an den Hochschulen enorm positiv, weil die Leute neugierig waren, denken wollten, nachdenken über das, was sie erfahren haben. Und dann gab es auch dieses Potenzial. Aber wie bewertet man das? Und was ist die Richtung? Und wenn man das mit Namen belegt, dann ist die Gefahr, dass man die Leute in die Versuchung führt, auf neue Weise autoritär zu werden. Ja, so. Also ich würde sagen, deswegen, es geht eigentlich meiner Meinung nach immer um ein Prinzip, was Horkheimer in einem seiner Vorträge und dann auch mehrfach in Briefen so erläutert, dass er sagt, in der Tradition der deutschen Jugendbewegung denkt die Jugend in Deutschland nur in Alternativen, so oder so. Ja? Und das heißt, was sie nicht können, ist aus der zweiwertigen Logik herauskommen. Und ich meine, ich habe jetzt gerade für die Vorbereitung nochmal einen Vortrag, Aufsatz von Herbert Schnädelbach gelesen. Und der entspricht genau diesem Stereotyp. Ja, also Adorno hält eine Vorlesung, 64, in der er sagt, wir müssen einem Begriff der Überwindung des Kapitalismus denken, der nicht ausschließt die Verbesserung im Kleinsten. Ja? Das Gröbste, dass niemand mehr hungert, wird das Feinste sein. Wenn ein Kind nicht mehr geschlagen wird, ist es ein Schritt aus der Barbarei heraus. Schnädelbach schreibt dann in diesem Aufsatz, ja, mit der Autorität des Assistenten, der bei Adorno gearbeitet hat, zitiert er einen Satz, er könnte die Belegstelle nicht finden, Verbesserungen in diesem System sind nicht akzeptabel. Damit würden die Studierenden entpolitisiert und die Konsequenz ist ein Radikalismus, der unmittelbar zum Terrorismus führt. Also ist die kritische Theorie gleichsam die Theorie, die den Terrorismus ermutigt hat, ist die Schlussfolgerung. Und das ist genau diese Art von Entweder-Oder. Ja? Entweder ich bin für Reform und ich kann dann sagen Reform und das ist die, ja, es gibt nichts dazwischen. Und was sie versuchen, ist nicht das Dazwischen, sondern ist eine Denkweise, die mit diesen Widersprüchen arbeitet. Dass es diese Verbesserung braucht, aber dass wir wissen, dass diese Verbesserungen überhaupt immer nur wieder uns gegeben werden für bis morgen. Was ist mit dem Atomkompromiss? Ein wunderbares Beispiel dafür, dass selbst harmlose Reformen schon um die nächste Ecke herum weggenommen werden. Ja? Also stehen wir ja alle wieder vor der Situation, dass wir wieder Lebenszeit dafür opfern müssen, erneut gegen Atomkraftwerke zu sein. Ich habe das vor 30 Jahren gemacht und dachte, das müsste ich in meinem Leben nicht mehr tun. Ich meine, ich habe Tretin nicht geglaubt, das ist jetzt eine spezielle Frage, aber eigentlich habe ich gedacht, nein, das wäre, ja, aber das ist das Problem. Und wie gehen wir mit diesen Widersprüchen um? Deswegen würde ich sagen, naja, der Adorno wollte verhindern, dass seine Theorie ein Passepartout wird, eine Formel, eine kulturindustrielle Sprache, ja, also die man so runterrattern kann. Und das ist ja dann, naja, das ist ihm nicht gut gelungen. Also ich meine, das war in Frankfurt tatsächlich ja so ein bisschen. Aber ich meine, naja, ich glaube, der Punkt ist klar. Sollte ich niemanden übersehen haben, ich habe niemanden mehr auf meiner Liste. Offensichtlich habe ich niemanden übersehen. Dann können wir die Veranstaltung beschließen. Herr Demirovic, vielen Dank für den Vortrag. Ihnen vielen Dank für die Frage.